WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Nadja. Und Nadja ist 28. Guten Morgen, Nadja. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Liebe Nadja, weswegen rufst du an? Ich rufe an, ich habe gestern schon ein Thema gesehen, ein Thema war ja gestern Hoffnung. Mhm. Und ja, ich stehe zu dem Thema eher gespalten. Also Hoffnung ist was Gutes, kann aber auch eine Art Selbstzerstörung in einem auslösen. Eine Art Selbstzerstörung? Ja. Wenn man Hoffnung hat? Ja. Das musst du mir erklären. Ja, und zwar folgendes, ich hatte eine 4,5-jährige Beziehung. Eine kurze Frage, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein. Nee, das klingt so hallig. Ach so, vielleicht soll ich mit dem Zimmer, ich gehe mal einfach weiter. Besser jetzt? Besser, viel besser, ja. Okay. Also, du hattest eine wie langjährige Beziehung? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre, okay. Ja, und ich bin jetzt 8 Jahre getrennt. Mhm. Verarbeite diese Beziehung immer noch. Aufgrund dessen, weil man irgendwo Hoffnung hat. Die Hoffnung lässt einen glauben, dass derjenige noch zurückkommt. Jetzt verstehe ich das, wie du das meinst. Ja. Du bist seit 8 Jahren von diesem Mann, war es ein Mann? Ja, es war ein Mann, ja. Seit 8 Jahren von dem Mann getrennt? Ja. Und du hast immer noch die Hoffnung, beziehungsweise nennst du das Hoffnung, dass dieser Mann nochmal zu dir zurückkommt? Ja. Das ist ja irre. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Erzähl mir mal, warum das damals in die Brüche gegangen ist. Wir hatten eigentlich, also wir haben uns sehr gut ergänzt. Wir haben uns super verstanden. Wir haben auch beide das Gefühl gehabt, wir hatten eine Art Seelenverwandtschaft. Ich muss sagen, es ging auch, wenn man an Spiritualität glaubt, ging es schon sehr weit in diese Richtung. Also ich wusste, wo er ist. Ich habe gefühlt, wo er ist. Er hat, wenn ich in der Nähe war, hat er es auch gespürt und man hat voneinander, also ich habe oft von ihm geträumt und wusste, was passieren wird. Solche Dinge, das zieht sich noch bis heute halt auch hin. Das ist auch mit ein Grund, warum man halt irgendwo eine Hoffnung hat. Guck mal, wie interessant. Ich habe dich gefragt, warum ist es kaputt gegangen? Und du fängst an, mir das in rosaroten Farben zu schildern, wie es war. Man hatte. Genau. Aber nochmal die Frage. Weswegen ist es kaputt gegangen? Man hat sich, Streitverhalten war halt nicht so gut. Ich war sehr eifersüchtig, war auch irgendwo leicht vorbelastet und sehr jung. Und man konnte auch mit den Gefühlen, glaube ich, nicht wirklich umgehen. Also wir waren schon, wenn man sich sehr liebt, also zu intensiv oder das glaubt zumindest, ist man natürlich auch viel schneller verletzt von dem anderen. Und ihr habt man viel, reagiert dann sehr emotional. Ja, ihr habt viel gestritten am Ende. Immer wieder zwischendurch. Also wir hatten immer so eine On-Off-Beziehung. Wir hatten immer zwischendurch Schluss, mal 2-3 Wochen, mal 3 Monate. Das längste war dann auch immer eine Zeit über 3 Monate. Wer hat denn dann endgültig Schluss gemacht? Er. Er. Mit welcher Begründung? Weil er gesagt hat, so geht das nicht weiter, dass er, weil er zu krank ist. Das hat einen, das tut uns nicht gut. Und war dann auch definitiv Schluss? Dann war auch definitiv Schluss. Also dann gab es auch gar kein Gespräch mehr von ihm. Mhm. Und innerhalb von 4 Wochen, ich war kurze Zeit im Urlaub und ich kam wieder, da hat er auch noch eine neue Freundin direkt gehabt. Mhm. Und ich habe immer wieder das Gespräch gesucht, aber... Achso, du hast das Gespräch gesucht, aber er wollte nicht. Er wollte nicht. Also anfangs habe ich auch natürlich auch überreagiert und habe immer versucht, habe den auch... Ich bin dann auch zum Beispiel jedes Wochenende feiern gegangen, weil ich wusste, der fährt Taxi am Wochenende. Bin jeden Abend dann in die Disco gegangen in der Hoffnung, ihn dann zu sehen und dann mit ihm reden zu können. Mhm. War dann meistens sehr betrunken und habe natürlich nicht so vernünftig gehandelt und reagiert, wie man sollte. Na, immerhin ist er auch am Arbeiten, man sollte eine gewisse Distanz halten. Ja, ja. Das war auch immer ein Punkt, also ein Streitpunkt bei uns, dass ich halt nicht meine Grenzen nicht kannte. Mhm. Hat er dann bei der letzten Begegnung quasi, die ihr hattet. Hat er etwas gesagt über seine Gefühle zu dir? Als er Schluss gemacht hat? Oder ja, genau, als er Schluss gemacht hat. Als er Schluss gemacht hat, ja, der hat gesagt, ich war halt traurig, weil ich meinte, ne, wir haben was Besonderes und das könnte er das nicht wertschätzen. Und er sagte, doch. Aber er meinte, das hat mit den Gefühlen ja nichts zu tun. Der hat auch davor schon das mal gesagt, Liebe allein reicht nicht. Und ich konnte das damals nicht verstehen und jetzt verstehe ich das vollkommen, was das bedeutet. So, jetzt sind 8 Jahre vergangen. Weißt du irgendetwas von ihm, wie er sich entwickelt hat, wie sein Leben aussieht? Also ich habe ja immer von ihm geträumt und irgendwo gewusst, was er macht und wie es ihm geht. Und jetzt vor 2 Jahren haben wir uns das erste Mal begegnet, nachdem wir Schluss hatten. Mhm. Also auch hat er auch mit mir geredet, weil er hat immer blockiert. Also ich konnte nie mit ihm das Gespräch suchen, weil ich wollte auch natürlich, um zu verarbeiten, ne, ihn mal treffen, zu sehen, ob das einfach nur eine Illusion ist, ein Wunschdenken. Mhm. Oder ob, wenn ich den Menschen dann sehe, ich mir denke, ach nee, den willst du ja gar nicht mehr zurück. Mhm. Und das wollte der mir aber auch nicht geben. Konnte er nicht, wollte er nicht. Was wollte er dir nicht geben? Dieses Gespräch, dieses... Ach so, es gab also kein Gespräch mehr. Nein, es gab kein Gespräch mehr. Weißt du denn, ob er noch in einer Beziehung oder immer noch oder schon wieder in einer anderen Beziehung ist? Ja, ist er. Also wir hatten vor 2 Jahren das erste Gespräch dann miteinander, so das erste Aufeinandertreffen und er ist auch schon das zweite Mal in einer neuen Beziehung. Mhm. Wie war denn das Gespräch? Das erste Treffen war ziemlich verschlossen. Also das ist sehr komisch, weil man sieht den Menschen und das ist eigentlich noch so, als wäre es gestern gewesen. Man hat auch irgendwie einen Bezug zueinander, aber diese Distanz ist ja da. War seltsam. Also von wem war das ausgegangen? Von ihm eigentlich. Warum wollte er dich treffen? Weiß ich nicht. Also ich gehe von dieser Theorie aus, wenn das Leben gut läuft, dann ziehen sich so Dinge an und zu der Zeit lief es bei mir ziemlich gut. Und da habe ich schon gewusst, es wird nicht lange dauern, dass ich was von ihm hören werde. Und dann so war es dann auch. Mhm. Und was glaubst du, was er für dich da noch empfunden hat bei diesem Treffen? Wenn ich davon ausgehe, wer mich angeschaut hat, hätte ich gedacht, der hat genauso empfunden wie ich. Also es hat dann so, man atmet dann so tief ein, ach Gott, das ist der, ne? Und danach war aber auch wieder der Gedanke ganz eiskalt. Mein Gott, ich betrachte die Dinge ganz neutral. Ne? Und er hat sich dann auch danach nicht mehr bei dir gemeldet? Nee, also Nummern ausgetauscht haben wir nicht, aber wir haben uns öfters dann nochmal gesehen. Also wir haben uns immer zwischendurch dann beim Feiern gesehen. Okay. Mal gewollt, mal ungewollt. Aber da war dann nichts Besonderes mehr? Nee, bis halt vor 1-2 Monaten, da hatten wir halt ein klärendes Gespräch, also zum ersten Mal eigentlich über unsere Gefühle geredet. Mhm. Und wie ich denke, weil ich habe ihm auch gesagt, ich hätte oft die Angst, dass ich irgendwo krank bin und mir diese Dinge einbilde. Mhm. Und was war das für ein klärendes Gespräch? Was hast du ihn gefragt? Ich hatte eine Nacht von ihm geträumt und er hatte zur gleichen Nacht auch von mir geträumt und ich war zufällig bei Freunden von uns, bei denen ich seit einem Jahr nicht war und ich wusste halt, die haben es mir erzählt, er hat von mir geträumt und dass er es komisch fand, dass das Schicksal ist, dass ich genau an dem Tag, wo er seinem Freund schreibt und darüber reden will, dass er von mir geträumt hat, ich da bin. Lass mal die Esoterik draußen, die Träume. Was hat er für eine Aussage über dich und euch gemacht? Der hat gesagt, dass es eine starke Verbindung zwischen uns gibt und dass er genau, weil ich habe gedacht, entweder bilde ich mir das ein oder wir sind wirklich, also ne, du bist halt meine wahre Liebe, mein Seelenverwandter. Und ich muss sagen, er selber ist Psychologe, angehender Psychologe. Und der hat dazu nur gesagt, dass ich nicht krank wäre und dass auch so denkt und dass eine Bindung zwischen uns ist. Moment, aber eine Bindung zwischen jemandem, mit jemandem haben, ist ja noch was anderes. Ja gut, okay, aber das ist ja noch was anderes. Genau, habe ich ihm auch gesagt. Würde er denn, es gibt nur eine entscheidende Frage, alles andere ist zweitrangig. Würde er zu dir zurückkommen wollen? Jetzt. Bitte? Jetzt ist die Leitung gerade ganz weg. Vielleicht sagst du es nochmal, Nadja? Ach so, ich sag jetzt glaube ich nicht daran, dass er zurückkommen würde. So. Irgendwann. Nee, nicht irgendwann, Nadja. Nicht irgendwann. Das schminkt dir mal ab. Und das schmeißt aus deinem Kopf raus. Irgendwann kannst du auch tot sein. Ja. 8 Jahre hast du jetzt das ist auch noch eine wichtige Information. In diesen 8 Jahren hattest du keinen Freund? Nein. Das heißt, du hast 8 Jahre deines Lebens, fast das gesamte Jahrzehnt, hast du ihm jetzt gewidmet? jetzt ist aber mal gut. Ja. Und da kann ich auch verstehen, wenn du sagst, Hoffnung kann zerstören. Diese Art von Hoffnung ist zerstörerisch, da gebe ich dir recht. In der Tat ist Hoffnung nicht immer gut. Aber vielleicht sollte man das gar nicht Hoffnung nennen, sondern dass man einer falschen Illusion hinterher hechelt. Es ist eine Illusion, die dich komplett blockiert in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Ich glaube, du bist ja eingenommen von den schönen Erinnerungen, die ihr miteinander hattet. Wir hatten auch sehr viele negative Erinnerungen. Ja, aber von dieser Bindung halt, diese Bindung, die man hat. Wenn ich diese Träume nicht hätte, wenn ich nicht immer fühlen würde, der wohnt zum Beispiel nicht in meiner Stadt, der ist 200 Kilometer entfernt und ich weiß genau, wann er hier ist. Ich fühle das sofort, dass er da ist. Ich weiß, wo er ist. Ich fahre dorthin. Okay, Nadja, vergiss die Träume. Vergiss es. Es hat in dem Sinne keinen Wert, dass du auf ihn wartest. Es mag sein, dass da irgendeine Bindung ist, aber es ist offensichtlich nicht die Bindung, dass ihr zusammenkommt. Sonst wäre es passiert. Es wäre mit Sicherheit passiert jetzt nach den letzten Treffen, wo er das 1000-prozentig kapiert hat, was du gerne möchtest. Ich will das auch nicht, das ist auch nicht krank, was du gerade sagtest. Aber du hast dich, glaube ich, zu sehr in dieser Vergangenheit, in dieser Illusion verkapselt. Sie blockiert dein Leben. Ja, das teilweise, ja, das schon, ja. Und sie blockiert dein Glück. Du kannst ja überhaupt kein Glück, jetzt mal poetisch gesagt, in dein Leben lassen, weil du immerzu mit diesem Mann noch beschäftigt bist. Aber dieser Mann ist mittlerweile ein ganz anderer Mann, als Gott, das sind 8 Jahre vergangen. Man muss doch irgendwann auch mal die Realitäten sehen, dass das offensichtlich nicht funktioniert zwischen euch beiden, sonst wäre es durchgeschlagen in diesen 8 Jahren. Ich weiß nicht, also ich glaube ja halt an Seelenverwandtschaft. Ja, und, gut, in diesem Thema sagt man das ja auch. Ja. Da wird ja auch gesagt, dass es genauso verläuft. Und ich selber würde jetzt auch gar nicht mit ihm zusammenkommen wollen, unabhängig davon, weil ich selber noch nicht mit mir fertig bin. Ja, weißt du, auch wenn du seelenverwandt mit dem bist, heißt das auch noch gar nichts. Dann bist du halt seelenverwandt. Seelenverwandt kann ich auch mit meinem Nachbarn sein. Weißt du? Ich kann dir nur dringend raten, Nadja, jetzt eine andere Strategie für dich selbst zu fahren, nämlich weg davon, dass du offensiver in die Gegenwart reingehst und die Zukunft siehst. So lebst du rückwärtsorientiert. Und du sollst gegenwärtsorientiert leben. Ja, das versuche ich auch. Das ist halt sehr schwer natürlich. Ich weiß, wenn man das so lange jetzt gemacht hat. Nadja, ich möchte gerne, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir redet. Das wäre, glaube ich, ziemlich gut. Sollen wir es so machen? Okay, machen wir. Ich wünsche dir von Herzen, dass du von diesem Mann wegkommst. Ja, wünsche ich mir auch. Vielleicht muss man ja manchmal auch wegkommen, um irgendwie wieder anzukommen. Ja, das stimmt. Jetzt legst du bitte auf und die Claudia ruft dich an. Mach ich. Alles Gute. Vielen Dank. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Marlies. 65. Ja. Guten Morgen, Marlies. Guten Morgen. Liebe Marlies, weswegen rufst du an? Ja, also ich bin in so einer Krise und ich weiß gar nicht, wie ich da eigentlich rauskomme. Ich möchte da rauskommen, aber dann habe ich wieder Mitleid und erzähl mal. Dann wache ich mir das, also dann kann ich die Entscheidung nicht treffen und dann denke ich so, dann lasse ich das lieber so, aber das geht irgendwie auf die Dauer bestimmt nicht gut. Also mein Mann, der ist schwer krank, der ist manisch-depressiv und alkoholkrank und bin 37 Jahre verheiratet und seit 20 Jahren geht das schon so. Und ja, dann trinkt 3-4 Tage und ist total betrunken da. Also und dann beschimpft er mich andauernd gerade in diesem Zustand. Also beschimpft mich ordentlich aus, dass ich gar nichts wert bin und dass er mich geheiratet hat und du Miststück. Und das kränkt mich schon, aber das wird dann wahrscheinlich auch manchmal Gewohnheit. Aber dann gehe ich immer und entfliehe, nimm meine Tasche und bin dann aus dem Haus. Wohin gehst du? Und dann komme ich abends wieder zum Schlafen. Achso, zum Schlafen kommst du nach Hause wieder? Ja, ja. Aber wie oft bist du schon so in der Situation gegangen? Wie oft schon? Also fast jeden Tag bin ich immer weg. Fast jeden Tag? ich bin immer froh, wenn ich aus diesem Haus bin. Also du gehst dann ein paar Stunden spazieren oder in... Ja, ich mache irgendwie Fitness oder habe auch ganz viele Arzttermine, weil es mir gesundheitlich nicht gut geht. Mhm. Also Hauptsache raus aus der Wohnung. Hauptsache, ja, wir haben so ein Reihenhaus, und aber ich muss auch da alles machen. Mhm. Und dann bleibt natürlich auch einiges liegen, und ich dann denke ich auch, lasse ich das liegen, mache ich das morgen, und dann bin ich wieder weg. Mhm. Also ich bin nur immer auf der Flucht, kann man schon so sagen. Wenn er irgendwie mal wieder zur Besinnung kommt, entschuldigt er sich bei dir? Nein. Auch nicht, wenn er dann nüchtern wieder ist? Nein. Und wenn ich ihn dann anspreche und wehe, ich sag was, also dann ist es ganz schlimm. Also sieht er sich denn selbst als Alkoholiker? Er gibt das nicht zu. Ja, er weiß schon, dass das, ja, schon, aber er wird das nie zugeben. Er leugnet das. Das heißt, er war auch noch nie in einer Klinik? Doch, das war er mal. Da hatte er damals mal den Führerschein verloren. Und da hat der Arzt ihn da gesagt, er müsste dahin. Und dann hat er auch, da war er in der Klinik zum Entzug und anschließend in der Reha. Aber das hat gar nichts gebracht. Also er hat das da alles mitgemacht, aber hat dann wieder heimlich getrunken. Mhm. Und auch bei den Ärzten war er überhaupt nicht ehrlich. Also und das ganze Dilemma läuft seit 20 Jahren. Ja. Habt ihr Kinder? Ja, ich habe einen Sohn, und der ist vor 4 Monaten ausgezogen, also weil ich auch gar nicht mehr konnte. Ich war so fertig. Einmal der Mann, dann der Sohn. Und das heißt, der Junge ist damit aufgewachsen, mit diesem ganzen Theater? Ja. Der ist jetzt, wie alt ist er jetzt, der Sohn? Der ist 30. Mhm, ja. Und der hat auch, also irgendwie, weiß ich nicht, hat der auch gelitten. Ich merke das immer wieder so. Du sagst gerade am Anfang, dass du hin und her gerissen bist. Ne? So hast du gerade das Gespräch angefangen. Ja. Ich habe, während du jetzt nur die paar Minuten erzählt hast, Marlies, während du das erzählt hast, habe ich gedacht, warum ist sie noch bei dem? Ich weiß es nicht. Das ist Mitleid teilweise bei mir. Dann denke ich immer, ach, dieser kranke Mann, dann ist er wieder, wenn er dann nichts trinkt, ist er mal wieder so nett, so schleimig, und auch wegen Geldproblemen, nicht? Weil das ja dann nachher auch so, gut, ich habe da mein Auskommen. Und hast du auch Angst vorm Alleine sein? Das weniger nicht, aber jetzt habe ich ja immer jeden Tag irgendwas vor, und das habe ich dann ja nicht mehr. Das ist natürlich ganz was anderes. Dann alleine sein eigentlich nicht. Also da habe ich genügend. Also gut, aber dann kannst du auch deine Sporttermine haben und kannst dir auch dein Leben, könntest dein Leben ja auch gestalten. Ja. Was sagt denn euer Sohn dazu? Also der sagt zu mir, was ist denn jetzt eigentlich? Was machst du denn? Wie lange machst du das denn noch? Was hast du denn nun vor? Und dann sage ich immer, ja, ich kann das nicht sagen. Ich muss erst immer noch abwarten. Marlies, also, ich erinnere daran, du bist 65 Jahre alt. Ja. Auf was willst du noch abwarten? Nutze deine Zeit und deine Jahre, die du hast. Mhm. Ich glaube, du hast schon viele Jahre jetzt verschwendet. Mhm. Ich sag's mal so hart. Denk jetzt an dein Leben und an dein Glück. Du hast mir gerade nur eine Nuance wahrscheinlich erzählt von dem, was bei euch abgeht. Und ich erahne die Verletzung, die er dir zufügt, das Unwohlsein, das du hast in dieser Situation, die Zärtlichkeit, die fehlende Zärtlichkeit zwischen euch. Ich will gar nicht fragen, gibt es noch Zärtlichkeit? Überhaupt nicht. Ja, also ich bin ja ganz alleine. Wir haben ja gar keine Gemeinsamkeiten. Ja, überhaupt nicht. Also wenn es noch eine gut funktionierende Wohngemeinschaft wäre, aber nicht mal das ist sie. Du gehst jeden Tag auf die Flucht, kann man ja so sagen. Mhm. Hat er dich auch schon mal geschlagen? Nein. Aber verbal eben. Verbal macht er das. Ja. Und er demütigt. Und er demütigt dich. Ja. Also, und das macht er manchmal auch so lautstark, dass Nachbarn das dann auch hören. So. Oder Nachbarn sitzen nebenan, und dann geht er raus, und dann beschimpft er mich dann. Und dann, das ist mir so peinlich. Ich mach dann gar nicht mal aufs Haus gehen, ne? Verstehe. Und wenn du sagst was von Mitleid, ich finde, in dem Fall ist Mitleid nicht angesagt. Mhm. Vielleicht wird er wach und verändert was in seinem Leben, wenn du gegangen bist. Mhm. Er ist ein erwachsener Mann, er weiß, was er macht, was er tut, aber er hat bisher ja gelernt, dass du das irgendwie alles mitmachst. Und er kann dich 1000-mal anbluffen, du kommst ja wieder, du packst deine Tasche, aber du bist in ein paar Stunden wieder da. Ja. So, ja. Und das weiß der. Insofern hat der ja auch den Respekt offensichtlich vor dir verloren. Ja, das hat er. Also hat brauchst du auch kein Mitleid mit ihm zu haben. Er ist verantwortlich für sein Leben. Er ist kein Kind, auf das du aufpassen musst. Es ist ja auch, kann ja nun auch auf die Wehrkrim bekommen ja eine Rente und ich kann ja auch über sein Geld verfügen, also über das, die ganzen Renten da, über meine sowieso, aber über seine auch verfügen. Mhm. Und dann sagt er, was willst du eigentlich, wenn ich dann irgendwas sage, du hast doch das ganze Geld. Aber wiederum macht er mir auch Vorwürfe, dass ich denn wohl mal was ausgebe oder so, aber ich spare das ja immer, ne? Ich weiß ja nicht, was morgen wird, also aber trotzdem ist er überhaupt nicht zufrieden, dass ich das mache. Schau mal, wenn sogar dein Sohn, der nun wirklich alles mitgekriegt hat, von Kindesbeinen an, wenn der auch zu dir sagt, wie lange willst du es noch mitmachen? Ja. Und ich habe jetzt auch noch eine kleine Wohnung, die habe ich angemietet. Und bloß da bin ich gar nicht, da bin ich nur mal kurz und guck, was ist denn da, was ist im Postkasten. Marlies, stopp mal, du hast eine kleine Wohnung, die ist schon angemietet, in die du ab und zu mal fließt? Ja, als Zuflucht. Ja, das ist doch grandios. Das heißt, du brauchst nur noch deine Sachen zu packen und gehst dahin? Du musst es gar... hier aber erstmal alles so sehen, dass ich hier alles in Gange habe und dann müsste ich das machen, natürlich. Ja. Aber schau mal, das sagt ja auch ganz viel aus, dass du dir so einen kleinen Weg schon geebnet hast mit dieser Wohnung. Weiß er das eigentlich? Nein, das kann er auch, darf er auch gar nicht. Die hast du ganz still und heimlich für dich angemietet? Ja, ich habe da ich habe gedacht, ich hatte dann mal zu ihm gesagt, ich sage, wenn das so schlimm ist mit mir, dann zieh doch aus. Und dann sagt er, ich zieh nicht aus. Mhm. Und dann habe ich mich da so kundig gemacht. Sensationell. Und dann hat das irgendwie nie geklappt. Und irgendwann hat das geklappt. Ja. Und dann wurde ich angerufen. Und dann, da wollte ich die gar nicht haben. Und dann denke ich, oh Gott, jetzt. Das passt mir eigentlich gar nicht. Och, dann habe ich gesagt, ach, dann nehme ich sie, mir war das ganz egal. Und nun ist es so. Und trotzdem habe ich ein schlechtes Gefühl, wenn ich dann mal über Nacht weg bin. Also dann ist ja auch hier der Teufel los. Ich weiß nicht, was der da macht. Also Marlies, also ganz klar, von einer unbeteiligten Seite aus jetzt, ich bin ja ein fremder Mensch für dich. Ich glaube, da hat dein Unterbewusstsein schon einen guten Schritt gemacht mit dieser Wohnung. Mhm. Ich glaube auch. Es ist dein Leben, es ist deine Zeit, es ist deine Lebensqualität, die du im Moment noch verschwendest. Mach was, verändere dein Leben und geh raus aus dieser Ehe und geh raus aus der Wohnung. Fang ein neues Leben an. Bedenke alles, es ist alles kompliziert, ich weiß, das muss man alles organisieren, aber egal, je früher, desto besser. Ich bin sicher, dass du nach einer gewissen Irritation am Anfang wirst du sagen, Gott, was bin ich froh, dass ich diesen Schritt unternommen habe. Es ist auch so dieses Ungewisse. Ich weiß ja gar nicht, was auf mich dann zukommt. Und das, darum schreckt mich das alles so ab, diesen letzten Schritt. Ich war ja alles so weit, aber trotzdem habe ich immer Angst davor. Und deshalb lasse ich das dann immer weißt so. Ich denke, wenn er jetzt nochmal, dann... Nee, aber nach 20 Jahren muss man nicht mehr denken, wenn er jetzt nochmal. Er hat so oft schon. Ja. Insofern, Marlies, vielleicht wäre, wir unterhalten uns jetzt, aber wir können uns nur einmal hier ein paar Minuten unterhalten. Ja. Vielleicht wäre es ganz gut für diesen Schritt, wenn du da mal ab und zu einer Beratungsstelle gehen könntest, dass du mal Rücksprache nehmen kannst mit jemandem, der dich ein bisschen unterstützt und hilft. Ja, sehr gut. Meine Psychologin ruft dich jetzt nochmal an und gibt dir ein paar Sachen an die Hand, damit du eventuell da eine Anlaufstelle hast. Mhm. Große Linie, mach es. Und ich wünsche dir von Herzen viel Glück dafür. Dankeschön, danke. Du legst bitte auf und die Claudia ruft dich zurück. Ja, danke schön. Toi, toi, toi, alles Gute. Ja, danke. Tschüss, ciao. 1.23 Uhr und hier ist der Ottmar. Ottmar ist 61. Guten Morgen, Ottmar. Ja, guten Morgen, Domian. Lieber Ottmar, guten Morgen. Ich hatte schon gestern mal angerufen gehabt oder auch vorgestern. Ich hatte mich aber vertan mit dem Tag, mit der Hoffnung. Mit der Hoffnung, genau. Das war unser Thema gestern. Ja, genau. Und dazu wolltest du dich äußern, auch zu dem Thema. Ja, ich habe eigentlich mehr so eine Trauer, aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt immer, sage ich mir immer. Aber meine Frau ist vor einem Jahr gestorben, am 6. Mai an unserem Hochzeitstag, nach 26 Jahren, also 32 Jahre kennen wir uns. Mhm. Und ja. Ist sie plötzlich gestorben? Das ist nicht eine ganz angenehme Geschichte gewesen. Ja, ist sie plötzlich verstorben? Nee, die hatte eine Krankheit gehabt, das ist eine hereditäre spastische Spinalparese. Das ist auch so eine komplizierte, schwierige Krankheit. Was ist denn das für eine Krankheit? Erklär es mal so ungefähr. Das ist so wie so eine Muskel. Wenn man eine Muskelanspannung hat oder einen Muskelkrampf, der geht dann hin und zurück. Mhm. Und bei ihr war das den ganzen Tag, also diese Anspannung von den Muskeln und die... Also der ganze Körper war den ganzen Tag in Bewegung? Der war den ganzen Tag in Bewegung, ach, hat aber auch Tabletten dagegen bekommen und alles. Ja, und das ging dann auch ganz gut. Und dann war sie ja zuerst im Rollator. Mhm. Und zum Schluss war sie ja im Rollstuhl. Und dann sollte sie ja in die Reha gehen. Ich wusste ja nicht, dass sie jetzt dann bald stirbt. Und dann sagte der Professor von der neurologischen Abteilung, der sagte mir ja, ach, da gibt's im Mildred Scheelhaus, da gibt's auch eine neurologische Abteilung. Und dann sagte, da habe ich aber gesagt, wie, da kommen doch nur Leute hin, die auch so Hospiz und die dann sterben auch. Wir sprechen von dem Mildred Scheelhaus hier in Köln. Ja, in Köln, ja, genau. Das ist eine Palliativstation, ja. Ja, genau. Und die ist dann da hingekommen, ja, und dann nach 28 Tagen ist sie dann da verstorben. Ja, das war dann... Was war denn letztendlich die Todesursache? Ja, die konnte dann, das war von Tag zu Tag, wird es eigentlich immer weniger, konnte dann auch kaum noch essen. Diese Schlucken konnte sie nicht mehr. Mhm. Und sie konnte eigentlich gar nichts mehr nachher machen. Aber ich wusste nicht, dass sie stirbt irgendwie. Ne? Die, das ist ja ungeheuer. Die Ärzte haben mir gesagt, am ersten oder am zweiten, da wo ich da war, dann war ich in dem Raum da in Mildred Scheelhaus, da haben mich zu gerufen und haben gesagt zu mir, ja, sie wissen ja, dass ihre Frau nur noch 3 Monate zu leben hat. Ich dachte, das hat mir noch keiner gesagt. Auch der Professor Nellis, der mich da auch, wo wir auch immer waren, der war auch total überrascht. Auch später, wo meine Frau tot war, habe ich ihn ja nochmal extra aufgesucht und dann sagte er, ja, das ist für mich auch unerklärlich, dass sie so schnell gestorben ist. Ne? Also da ist wahrscheinlich irgendwo eine Information nicht ordentlich weitergegeben worden an euch. Ja, ich spreche an deine Frau und an dich. Ja, ich weiß. Ja, das heißt, sie ist dann in der Tat nach einigen Wochen dann verstorben in der Klinik. Ja, nach 28 Tagen. Ich war jeden Tag da gewesen und am 28. an unserem Hochzeitstag ist dann verstorben. War ihr das auch dann klar, dass sie sterben wird? Nee, ich glaube es nicht. Aber sie wusste, wo sie da ist, auf welcher Station? Ja, die wusste schon, dass sie schwer krank war, aber irgendwie, die wollte mir auch noch irgendwas sagen zum Schluss. Mhm. Aber ich habe das nicht mehr verstanden, irgendwie. Das macht mich jetzt noch ganz... Warst du in der Todesstunde und Minute bei ihr? Nee, leider nicht. War abends aber noch da gewesen, noch 2-3 Stunden abends bis 9 Uhr und morgens um 8 Uhr ist sie verstorben und dann wurde ich angerufen, da war ich so um 9:30 da gewesen. Ne? Das heißt, da war eine schwere Krankheit, die euch sehr belastet hat, aber ihr habt nicht damit gerechnet, dass das dann so schnell wegen dieser Erkrankung... Nee, absolut nicht. Ich habe ja extra noch, ich bin ja bei der Versicherung, ich bin jetzt auch in der passiven Altersteilzeit seit 2014. Mhm. Ja, jetzt habe ich meine Frau verloren, meine Arbeit habe ich nicht verloren, aber ich bin alleine zu Hause, habe ein Haus hier. Mhm. Ich so alleine, das ist für mich unerträglich, so alleine zu sein. Das heißt, sie ist jetzt ein gutes Jahr tot. Ja, ein gutes Jahr. Und dann war ja noch so ein Ding da im Mildred Scheelhaus, gibt ja so einen Brunnen dahin. Und dann habe ich immer gesagt damals zu den Leuten, habe ich gesagt, ja, wann sprudelt denn endlich der Brunnen da? Spätestens zum Sommerfest. Und dann war das genau an dem 6. Mai, wo meine Frau gestorben ist. Da bin ich rausgegangen, habe eine Zigarette draußen geraucht und habe gesagt, ach, jetzt ist der Brunnen angegangen. Ne? Mhm. Das ist übrigens sehr, sehr schön gemacht. Es gibt einen Innenhof in dem Mildred Scheelhaus, einen begrünten Innenhof. Und es gibt eine Brunnenanlage, die meinst du? Ich erkläre die Brunnenanlage meinte ich ja jetzt. Genau, das ist sehr, hinten durch. Genau, das ist sehr schön. Das wird von Spenden finanziert für die sterbenden und schwerkranken Menschen. Ja. Und man kann die schwerkranken Menschen auch mit dem Bett rausschieben. Ich habe ja meine Frau immer rausgeschoben, dann habe ich immer gerufen, habe gesagt, auch weil allein habe ich das nicht geschafft. Immer da kamen dann die Schwestern und dann habe ich gesagt, ich möchte gern, dass meine Frau noch ein bisschen auch Tageslicht bekommt. Ne? Genau. Das war dann schön. Hast du denn jetzt im Laufe des Jahres ein klein wenig die Trauer für dich in den Griff bekommen? Eigentlich ist es dieses Jahr schlimmer geworden. Mhm. Ja, aber es ist ja noch so viel anderes passiert bei mir. Ne? Nämlich? Ja, mir, ich, meine Frau sagte immer noch damals, wenn ich mal sterben sollte, brauche ich nicht alleine sein, kann mir jederzeit eine Frau suchen. Mhm. Und ich habe mir so eine Partnerschaftsvermittlung hier so aus dem Wochenzeitschrift rausgesucht, aber da bin ich reingefallen mit 8.000 Euro und da das Geld habe ich heutzutage noch nicht zurückbekommen. Ne? Mhm. Und da habe ich der Anwältin eingeschaltet. Ach du je. Und so die kommt aber auch nicht in die Pötte. Ich weiß auch nicht, das geht auch schon jetzt seit August letzten Jahres war das schon gewesen. Ne? Warum hast du dich dann so schnell schon wieder sowas... Nee, weil ich nicht allein sein konnte. Meine Freunde haben auch mal gesagt, es wird viel zu schnell. Und habe ich gesagt, nee, ich kann nicht alleine leben. Ja, aber man darf das nicht so auf man darf es nicht so schnell machen. Ich habe noch nie in meinem Leben alleine gelebt. Ich habe mit 28 Jahren noch zu Hause gelebt, habe dann meine Frau in der Filmdose in der Stadt kennengelernt. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, das war so ein Kultlokal. Ja, das war 1983, habe ich meine Frau da kennengelernt. Und dann sind wir nach Bickendorf gezogen hier in Köln und dann hier nach Heimersdorf und ich war nie alleine. Jetzt zum ersten Mal in meinem ganzen Leben bin ich alleine. Ich war noch nie alleine in meinem Leben. Ich glaube, das Allerbeste, also das Falscheste ist dann auf Biegen und Brechen ganz schnell in eine neue Beziehung gehen zu wollen und du bist ja jetzt schon auf die Nase gefallen. Das Beste wäre, wenn du versuchst, dass du in der Gesellschaft aktiv bist, dass du einen Freundeskreis aufbaust, dass du vielleicht eher... Ja, Freundeskreis habe ich gut. Ich habe einen guten Freundeskreis. Okay, dass du vielleicht ehrenamtlich irgendwo arbeitest, dass du dich irgendwo engagierst, dass du einfach eine Aufgabe und eine Struktur bekommst in deinem Leben und eben auch viel dann unterwegs sein kannst. Ja, aber ich möchte gerne eine neue Frau haben. Ich weiß auch nicht, ich bin sowas von enttäuscht. Ich meine, einerseits bin ich ja auch so zwiespältig wieder. Einerseits will ich eine neue Frau haben, aber einerseits denke ich auch immer an meine Frau, Brigitte. Ja, ich weiß es nicht so. Ist denn dein Herz überhaupt schon frei wieder für eine neue Frau? Ich bin ja beim Therapeuten. Ich habe schon 35 Sitzungen. Morgen habe ich wieder eine. Da freue ich mich auch schon drauf. Das tut mir wirklich sehr gut. Mhm. Aber es ist ja noch was passiert. Bei mir ist ja dieses Jahr vor 2 Monaten eingebrochen worden, ne, wo ich zu Hause war. Mhm. Das waren dann Täter gewesen, ich habe Fernsehen geguckt und die waren im Schlafzimmer, haben meine Kommunionsuhr geklaut, Geld, alles drum. Ich habe nichts mitbekommen. Ne? Am helllichten Tag? Nee, Abend, um 10 Uhr war das gewesen, so. 22 Uhr. Ne? Mhm. Mhm. Ja, und das hat mir jetzt den Rest gegeben. Jetzt habe ich noch eine Alarmanlage, ich habe ein Haus hier. Jedes Mal, wenn ich hier ein Geräusch höre, denke ich immer, jetzt kämen wieder die Einbrecher, ne? Mensch, da bist du aber jetzt wirklich auch gebeutelt. Ja, ich bin sagen soll. Jetzt habe ich auch noch einen Hexenschuss und dann habe ich auch noch einen Tennisarm, weil ich auch noch Tennis spiele. Mein Körper ist auch jetzt, ich meine, ich bin noch fit, aber also, okay. 61. Du bist bei einem Psychotherapeuten, das ist schon mal gut. Das hätte ich dir so sehr warm empfohlen und dann. Ja, das ist schon mal gut. Da hast du jetzt schon mal eine Stütze. Denk doch mal drüber nach, Ottmar. Ehrenamtliches Engagement. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich höre so viele gute Sachen von Leuten, die das machen, auch die gerade frisch in die Rente gekommen sind oder die aus irgendwelchen Gründen alleine plötzlich sind. Wenn man einen Bereich findet, der einen interessiert und wo man das Gefühl hat, etwas Sinnvolles zu machen, kann das so erfüllend sein. Du kannst einfach was zurückgeben und hast dafür dann auch ein tolles Gefühl. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Und ich, so wie du das gerade schilderst, möchte ich dir eigentlich auch raten, in Sachen Partnerinnensuche noch ein bisschen gebremst zu sein. Ja, ich denke mal, wenn jetzt eine Partnerin, die dann lieb zu mir ist und richtig gut oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Wenn es sich so ergibt, ja, ist es aber gut. Ich nehme jetzt auch noch Schlaftabletten abends, wenn ich schlafen gehe, weil ich kann nicht mehr so durchschlafen. Früher konnte ich schlafen ohne Ende. Ich wache spätestens nach 2 Stunden, wache ich immer wieder auf. Ne? Du bist einfach dabei, dich in ein neues Leben einzufügen. Und das dauert halt eine gewisse Zeit. Du bist ja ein ganz anderes Leben gewöhnt, all die Jahre. Ja, all die vielen Jahrzehnte, die hinter dir liegen. Ja, das ist jetzt ein neues. Meine Schwester, ich habe ja noch eine Schwester, die, mit der verstehe ich mich ganz gut. Die ist jetzt 4,5 Jahre älter als ich. Mhm. Die hat mir noch letztes Mal gesagt, jetzt hörst du bald auf mit dem Trauern. Jetzt reicht's aber. Sie ist ein Jahr rum, jetzt ist vorbei die Zeit. Da habe ich gesagt, du kannst mir doch nicht vorschreiben, wann ich meine Trauer beende. Ne? Diese Ein-Jahr-Regel, das kann man nicht verallgemeinern, auf keinen Fall. Lieber Ottmar, ich möchte dir aber auch nochmal ein Gespräch, das kann ja nicht schaden, nochmal mit meiner Psychologin anbieten. Ja. Ja. Du hast einen Psychologen, aber vielleicht gibt's noch einen interessanten Aspekt, den sie beisteuern kann. Ja, super, ja. Ich wünsche dir alles Gute. Ich bedanke mich auch für deine Sendung. Ich finde die sehr einzigartig hier in Deutschland. So ein Konzept gibt's, glaube ich, weltweit nicht. Ich danke dir sehr herzlich, Ottmar. Du legst bitte auf und die Claudia ruft dich gleich an. Danke sehr. Tschüss, ciao. Ciao. Ja, tschüss. Um 1.35 Uhr begrüße ich Vivian. Vivian ist 28. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Domian. Guten Morgen, Frau Vivian. ich sage Herr Domian, weil ich fragen wollte, ob ich dich duzen darf. Aber natürlich, ich duze da auch immer alle Leute hier. Dann mache ich das auch. Also du bist der Jürgen? Ja, aber du kannst gerne noch Domian zu mir sagen, das hat sich so eingebürgert. Und Domian und du? Domian und du, und damit fühlst du dich wohl. Absolut, ja. Darf ich denn auch du zu dir sagen? Du darfst auch du zu mir sagen. Gut, dann sind wir schon mal ein bisschen entspannt, wir beiden. Ja, ich bin gerade ein bisschen angespannt. Oh, wegen des Telefonats oder wegen was anderem? Ja, wegen des Telefonats. Ach, das wird ganz schnell vergehen, sage ich dir. Und das passiert auch gerade schon, dass es gerade vergeht. Siehst du, so ist das nämlich. Ich freue mich, dass du da bist, das ist schon mal ganz gut. Genau, und ich muss jetzt leider, was ich normalerweise gar nicht tue, sagen, dass ich auch ein Hyper-Fake-Anruf bin. Weil ich bin nicht Vivian, sondern ich bin Christine. Christine? Genau. Ich hoffe, damit ist der Fake erledigt. Also, so, und ich bin nicht 28, sondern 32 Jahre alt. Warum hast du dich denn vorher dann so genannt? Ich habe mich so genannt und habe ein Thema vorgegeben, was gar nicht stimmt, weil ich wollte gestern schon anrufen beim Thema Hoffnung. Du hast jetzt meinen Kollegen was anders erzählt, um in die Sendung zu kommen? Ehrlich gesagt, ja. Das ist nicht gerne gesehen hier. Ich weiß, dass es nicht gerne gesehen ist. Und warum machst du das? Das habe ich deshalb gemacht, weil ich ein gar nicht reißerisches Thema habe. Du hast was für ein Thema? Ich habe kein reißerisches Thema. Das muss man auch nicht haben. Genau. Gut, du bist sehr, sehr nett und sehr freundlich und bist jetzt offen. Insofern verzeihe ich dir das mal und wir unterhalten uns über dein Thema, über das du eigentlich sprechen möchtest. Leg los. Genau. Der Grund, warum ich gestern zum Thema Hoffnung anrufen wollte, war, weil ich den Fokus mal auf dich legen wollte. Mhm. Weil du im Begriff eines Hoffnungsgebers bist. Und dass du unmittelbar bist für ein großes Spektrum der Bevölkerung und unmittelbar erreichbar bist. Mhm. Und ich weiß gar nicht, in welcher Profession du das genau tust. Und ich weiß auch gar nicht genau, wie lange du das tust. Aber das ist einfach eine unheimlich tolle Institution. Und um da das einfach mal preiszugeben, habe ich mir diese Unwahrheit erlaubt, was ich normalerweise gar nicht tue. Und das wolltest du einfach nur mal mir sagen? Das wollte ich einfach sehr, sehr gerne sagen. Und das sage ich deshalb, weil ich selber in der Profession einer Psychologin bin und auch ein breites Spektrum an Menschen kennenlerne. Mhm. Und ich davon ausgehe, dass du eine Sicht, also manchmal auch in die Abgründe der Menschheit bekommen hast in deiner Profession. Und ich dir auch wünsche, dass du die Hoffnung hast oder besser gesagt auch immer noch den Lebensmut hast oder auch die Hoffnung in das Leben hast. Also es gibt einfach Abgründe, die man nicht nicht auffangen kann und die du vielleicht auch einfach aushalten musstest in deiner Profession jetzt als Domian in dieser Nachtsendung im 1Live Radio und im Fernsehen. Mhm. Wenn die Hoffnung in das Leben oder zum Leben nicht wirklich da wäre und mit großer Überzeugung in mir leben würde, könnte ich nicht hier sitzen. Genau. Und ich und dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. weil ich das einfach sehr bemerkenswert finde. Christine, aber dafür hättest du wirklich auch die Wahrheit sagen können. Das hätten die Kollegen, hätten die dich auch durchgestellt, glaube ich. Ja, und ich kann dir, also du kannst mir meinen Worten glauben, dass ich das erste Mal in meinem Leben die Unwahrheit gesprochen habe und versucht habe, mal ein Schauspiel zu spielen, diesen Wunsch nachzukommen. Jetzt sind meine Kollegen natürlich sauer im Hintergrund, verständlicherweise. das verstehe ich und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, also erstmal entschuldigen und dann auch bedanken, wenn vielleicht das vergeben wird. Weil ich einfach die Institution Domian oder Jürgen Domian, und das hängt ja an deiner Person, aber auch an dem ganzen Team hinten dran, eine ganz tolle Einrichtung finde. Und dass es ja schade ist, dass das vielleicht auch einfach verloren geht. Kassier, und das sollte einfach ein Lob sein. Ich danke dir sehr herzlich. Ich habe gerade aus der Regie gehört, wir finden das scheiße. Und dann habe ich aus der Regie gehört, das hätte sie doch auch so sagen können. Aber du hast es jetzt erklärt, und da du direkt klar Schiff gemacht hast, ist die Sache vergessen. Ich danke dir sehr herzlich für die netten Worte, für die freundlichen Worte und für die Anerkennung. Vielen, vielen Dank. Und deswegen in diesem Sinne dem ganzen Team ein Dankeschön, dir ein Dankeschön und alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Und solltest du nochmal hier anrufen, bitte gleich ganz ehrlich, okay? Sehr, sehr gerne. Christine, vielen Dank. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenso. Dankeschön, ebenso. Tschüss. Tschüss. Das ist ja lustig. So eine Fakerin in Anführungszeichen hatten wir auch noch nie. Mit wem machen wir weiter? Mit Julius. Julius ist 31. Guten Morgen, Julius. Hallo, Domian. Julius, schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um meinen Vater. Um deinen Vater? Mhm. Was ist passiert? Der hat sich am 14. April das Leben genommen. Warum hat er sich das Leben genommen? Das weiß man nicht. Weiß man nicht. Wie hat er sich das Leben genommen? Er ist aus dem Fenster gesprungen bei sich. Aus dem wievielten Stock? Das ist der dritte Stock, aber es ist Altbau hier bei uns in Heidelberg. War er sofort tot? Das weiß ich gar nicht so genau. Also er wurde noch reanimiert, aber das machen die ja, bis der Notarzt eintrifft. Also. Und hat dein Vater in der Wohnung, aus der er gesprungen ist, alleine gewohnt? Ja, mein Vater hat nie mit einer Frau zusammen gewohnt, auch nicht mit meiner Mutter. Nie mit deiner Mutter? Nee. Bei wem bist du aufgewachsen? Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Und wie war dein Verhältnis zu deinem Vater? Das war sehr gut. Was glaubst du denn dann, warum er das gemacht hat? Ich weiß es nicht. Da geht man ja alles Mögliche durch. Finanzielle Schwierigkeiten, eine Krankheit, Depressionen, berufliche Probleme, Liebeskummer, ja. All das könnte man ja bedenken. Alles, ja. Bis hin zum schizoiden Schub, dass er irgendwie plötzlich... Ein schizoider Schub, das heißt... Ja, es gibt so viele Theorien. War er denn in einer psychiatrischen Behandlung? Ich habe seinen Psychologen aufgesucht, er war 2011, war er kurz in Behandlung. Wegen Tinnitus und ich habe den Psychologen aufgesucht und das, also wirklich weitergeholfen hat es mir nicht. Du hast den Psychologen aufgesucht wegen dir? Nee, ich wollte wissen, was mein Vater zu ihm gesagt hat. Ich bin einfach hingegangen und mir erzählt, was passiert ist. Und war denn dein Vater auch noch jetzt ganz in diesem Jahr nochmal bei dem Psychologen gewesen? Nein, nur 2011. Also das ist schon lange her. Ja, und danach ist er in Kur und... Er hat auch keinen Brief hinterlassen. Ich habe die ganze Wohnung gesucht, ich habe nichts gefunden. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Wie lange vor dem Unglück? Ich habe es mal gesehen. Ein, zwei Wochen vorher habe ich ihn mal auf der Straße getroffen. Und wann hattest du das letzte Mal mit ihm gesprochen? Wir hatten telefoniert, er hat mich angerufen und gedacht, er hätte mich auf der Straße gesehen. Da haben wir telefoniert, was war, ich weiß es gar nicht mehr. Also am 14. ist es passiert, sagst du, am 14. April und... Vielleicht war es 4 Tage vorher oder 5 Tage vorher, hatten wir das letzte Mal telefoniert. Habt ihr denn regelmäßig telefoniert? Regelmäßig nicht, aber... Nicht regelmäßig? Nicht regelmäßig, nee, unregelmäßig. Mal mehr, mal weniger. Also mein Vater ist auch immer sehr beschäftigt gewesen und ich habe auch viel zu tun. Wie alt ist dein Vater geworden? 60. Der war noch stand noch im Berufsleben? Ja. Aber nochmal, du hast doch wahrscheinlich jetzt seitdem über nichts anderes nachgedacht oder auch mit der Familie darüber spekuliert. Hast du keinen hauchdünnen Anhaltspunkt? Abgesehen von dieser schizophrenen, spontanen... Ich habe überhaupt keinen Anhaltspunkt. Also ich habe beim Aufräumen, beim Durchsuchen von der Wohnung, habe ich Medikamente gefunden. hier waren Beruhigungsmittel und irgendwelche Antidepressiva, aber mein Vater hat wohl davon auch nichts genommen. Mhm. Hast du denn mit dem Hausarzt mal Rücksprache genommen? Ich habe es noch nicht geschafft, zu dem Hausarzt zu gehen. Ich habe selber so viel zu tun und jetzt auch gerade eine riesige Katastrophe mit dem Studium. Du hast eine Katastrophe mit dem Studium? Ja, also jetzt. Also ich bin gerade im Praktikum. Mhm. Und es fällt mir unheimlich schwer gerade. Das glaube ich. Das ich habe versucht, oder ich versuche gerade nochmal weiterzumachen, aber es ist unglaublich schwer. Gibt es denn, hast du noch Geschwister? Nein. Wer ist denn jetzt in der nächsten Umgebung von dir und deinem Vater gewesen? Also ich bin viel bei meiner Mutter, weil die ist 2010 an Krebs erkrankt. Hatte deine Mutter denn auch noch einen Kontakt zu deinem Vater? Kontakt, ja, aber jetzt keinen besonderen Kontakt, aber die haben sich gut verstanden. Gibt es denn sonst gemeinschaftliche Freunde, die du und dein Vater, die ihr zusammen hattet? Gemeinschaftliche Freunde. Also ich habe jetzt mit meinem Onkel habe ich wahnsinnig viel gemacht. Mhm. Ist das der Bruder von deinem Onkel, von deinem Vater? Ja, mit dem habe ich, also mein Vater hat zwei Brüder. Mhm. Aber der älteste Bruder, der ist auch schwer erkrankt, also der leidet auch unter Depressionen. Mhm. Und also was ich weiß, ist, dass von der Familie, dass mein Opa wohl sehr schrecklich war. Judith, halte mal bitte den Hörer ein bisschen anders. Du bist sehr schwer zu verstehen. Sagst du netterweise in den letzten Satz nochmal, was du weißt? Also was ich weiß, ist, dass mein Opa sehr schwierig war. Der war ein Rüpel. Ja. Also das könnte sein, dass in der Familie das liegt, meinst du, dass vielleicht eine gewisse Hang zur Depression oder zur Schwermut in der Familie liegt? Ja, das kann sein. Also es werden auf jeden Fall Folgen gewesen sein von der Erziehung, ja. Mhm. Was hat dein Vater denn so beim letzten Mal, als du mit ihm gesprochen hast oder als du ihn gesehen hast, was hat er denn so für einen Eindruck gemacht? Er war ganz normal. Mhm. Ganz normal, er hat gesagt, er schläft jetzt halt wieder schlecht wegen seinem Heuschnupfen. Aber das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Sah das denn in der Wohnung so aus, als hätte er sich ganz spontan dazu entschlossen oder sah das vorbereitet aus? Nee, das muss spontan gewesen sein. Also in der Wohnung, mein Vater ist unglaublich ordentlich gewesen. Mhm. Also es gibt für jedes Problem eine Lösung in der Wohnung. Es ist alles so ordentlich. Und ich habe keine Ahnung, es gibt keine Spur, nichts. Mhm. Hast du auch ein wenig Zorn auf deinen Vater, dass er dich jetzt so alleine lässt mit der Ungewissheit? Gar nicht. Was denkst du über deinen Vater? Ich denke sehr gut über meinen Vater. Ich denke, dass irgendwas gewesen sein muss, das er nicht mehr ertragen konnte, nicht mehr ausgehalten hat. Und das muss ungeheuerlich gewesen sein, dass er so etwas gemacht hat. Ja, weil mein Vater war mir jetzt auch in der schweren Zeit mit meiner Mutter. Meine Mutter lebt zum Glück immer noch, aber sie ist eben schwer krank. Mhm. Eine echt wertvolle Stütze und hat mich auch immer sehr unterstützt und aufgefangen. Aber also kann ich mir das auch überhaupt nicht erklären. Mhm. Also wenn er bei Verstand gewesen sein muss, dann hätte er das nicht tun können. Mhm. Aber das zeigt uns, dass irgendwas ganz Dramatisches passiert ist in ihm. Oder dass er in einer ganz dramatischen Notlage war, über die er vielleicht nicht gesprochen hat, die erschütternd ist, dass er so einen Schritt unternommen hat. Aber auch seine Freundin hat nichts gemerkt, gar nichts. Ach, es gab eine Freundin? Ja, mein Vater hatte eine Freundin. Mit der hat er sich für den nächsten Tag noch verabredet gehabt. Mhm. Die hatten um 22 Uhr noch telefoniert und da war alles normal. Das heißt, besonders du und seine Freundin, ihr steht wirklich vor einem unglaublichen Rätsel. Ja. Mhm. So, jetzt bist du mitten in dein Praktikum, sagst du, im Studium, Praktikum. Und das ist natürlich eine ungeheuer harte Zeit jetzt. Ja. Wo holst du dir so ein bisschen Beistand und Unterstützung? Also ich habe eine wahnsinnig tolle Freundin, die sich unheimlich viel Mühe gegeben hat und auch Mühe gibt. Mhm. Ich habe tolle Freunde. Und auch mein Onkel, mit dem ich jetzt alles gemacht habe. Und die Familie hinten dran. Das gibt viele Leute. Vielleicht wäre es trotzdem gut, Julius. Ich überleg's gerade so, weil du ja wirklich sehr, sehr betroffen bist und sehr angeschlagen. Wenn du vielleicht doch für ein paar Mal mal ein Trauergespräch bei einem Therapeuten suchen würdest. Mhm. Oder wäre eine Trauergruppe etwas für dich? Das wäre auch eine Idee, ja. Du wohnst in Heidelberg, sagst du? Ja. Da gibt es natürlich viele Dinge dieser Art. Also ich würde es an deiner Stelle mal versuchen. Du kannst es ja abbrechen, wenn es dir nicht zusagt. Aber man kann natürlich mit Freunden, irgendwo ist es begrenzt. Man kann immer wieder mal reden, aber je mehr Zeit vergeht, dann hat man ja auch irgendwie das Gefühl, man will die anderen nicht immer wieder belästigen damit. Mhm. Und wenn du vielleicht jetzt dir diesen Weg auch noch versuchen würdest zu ebnen, dass du in eine Trauergruppe gehst, oder wäre es, glaube ich, ganz gut für dich. Mhm. Sollen wir mal uns ein bisschen schlau machen für dich und dir einige Adressen raussuchen? Ja, das wäre super. Das machen wir sehr gerne, Julius. Ja. Julius, mir tut's wirklich sehr, sehr leid. Ich erahne deinen Schmerz. Und das ist wirklich eine schlimme Zeit. Das glaube ich dir wirklich. Mhm. Dafür wünsche ich dir so viel Kraft, dass du das jetzt schaffst, da durchzukommen. Aber du bist ja ganz gut eingebettet durch auch die Menschen, die du gerade genannt hast. Ja. Ja. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und meine Psychologin, die Claudia, ruft dich zurück und gibt dir dann an die Sachen erlernt. Ja, und Domian, ich finde es unheimlich schade, dass du aufhörst. Ich höre dich schon seit Ewigkeiten immer zum Einschlafen. Mhm. Und auch mein bester Freund hört dich auch immer zum Einschlafen. Und du würdest mir und auch ihm eine riesengroße Freude machen, wenn uns zwei Autogramme noch zukommen lassen. Aber sehr gerne, Julius. Dann sagst du bitte der Claudia gleich eure Adressen. Ja. Sehr gerne. Alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir, Julius. Ja. Auf Wiedersehen. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Hier ist Kathi, 36. Guten Morgen, Kathi. Hallo, Domian. Hallo, Kathi. Hallo. Oh, ich bin sehr aufgeregt. Das hast du ja schon öfter gehört, habe ich ja schon. Aber du heißt, das wird gleich vergehen. Aber du heißt Kathi und du bist auch 36. Ja, ich hatte gerade, das war ein schöner Anruf, den habe ich so halb mitbekommen, ist ein bisschen von meiner Nervosität verflogen und ich hatte kurz überlegt, ob ich auch sagen soll, dass ich ein Fake bin. Nein. Aber dann dachte ich, nee, ich will wirklich was sagen. Also, und ich kann dich sehr gut verstehen, die Leitung ist hervorragend. Perfekt. Das ist schon mal sehr schön. Was ist denn dein Thema, Kathi? Mein Thema ist, ich höre dich sehr oft, weil ich seit über einem Jahr, jetzt anderthalb Jahren im Moment zu Hause bin, habe ich sehr viel Zeit und habe sehr viel Domian gehört, die ganzen alten Folgen. Mhm. Und gestern habe ich zum ersten Mal, eigentlich hätte ich nie gedacht, dass ich anrufe, aber gestern habe ich das Thema Hoffnung gehört und da habe ich mich so angesprochen gefühlt, dass ich dann eine Nacht gebraucht habe, um den Mut zu sammeln und dann jetzt anzurufen. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin schwer krank. Ich habe zwei schwere Krankheiten und trotzdem Hoffnung, obwohl mir die Statistik eigentlich keine gibt. Und ich hoffte, dass ich vielleicht mit dem Anruf wenigstens meinen Standpunkt ein bisschen erklären kann und vielleicht anderen Mut machen. Mhm. Vielleicht erzählst du erst zunächst mal, Kathi, was für Erkrankungen du hast. Ja, ich habe seit 2010 MS, also Multiple Sklerose. Ja. Da war ich gerade 30 geworden und habe dann angefangen, so Kribbeln in den Beinen zu kriegen und dann irgendwann waren die Beine praktisch gelähmt. Ich hatte eine Wegstrecke von 10 Metern und es hat immer noch erstaunlich lange gedauert, bis dann die Diagnose rauskam, weil wir haben das öfter in der Familie, obwohl das ja eigentlich nicht vererbbar ist. Hat es meine Großtante gehabt, mein Onkel ist innerhalb von 7 Jahren dran gestorben, damals starb man da ja noch dran und mein einer Bruder hat es auch. Schreitet die Krankheit schnell voran? Ja, das ist ja bei jedem unterschiedlich und bei mir war der erste Schub sehr schwer. Das war eine kleine Läsion in der Wirbelsäule und das ging eben in die Beine. Mhm. Dann waren noch 23 im Gehirn, aber die habe ich alle nicht gemerkt, weil man das Gehirn nur irgendwie 30% tatsächlich nutzt. 23 Schübe? Ja, 23 ausgebrannte Stellen sozusagen. So nennt man das. Ja, ich will mich da nicht so lange drauf aufhalten. Das ist wie Elektrokabel, die vom eigenen Körper, sozusagen vom Immunsystem, werden die Nerven angefressen. Mhm. Und dann können die entweder heilen oder nicht. Und meine sind jetzt erstmal wieder geheilt. Mhm. Und ich lebe seitdem natürlich mit dieser ständigen Angst vor, was kann morgen natürlich sein. Es kann ja alles passieren. Und es gibt noch eine zweite Krankheit. Genau, und ich dachte, damit wäre ich auch ganz gut bedient und ich kam damit recht gut klar. Ich bin im Internet in so einer Gruppe, die MS hat es nicht leicht mit mir und habe auch so ein Armband und das ist so ein bisschen meine Art, damit umzugehen. Mhm. Und jetzt habe ich dann im Januar 2015 bin ich nach Hamburg gezogen zu meinem Freund und ich denke, wir hatten so ein bisschen vor, jetzt so, wenn wir uns dann immer noch gut verstehen, wenn wir zusammenleben, dann so langsam Familie zu gründen und stattdessen habe ich einen Hirntumor bekommen. Ach. Ich habe da Glück gehabt, dass ich die MS habe, weil im Juli 2014 wurde der schon gesehen, aber als für gutartig befunden. Da gibt es aber keinerlei Zusammenhang, dass das ausgelöst wurde durch die... Gar nicht. Das sind komplett unterschiedliche Erkrankungen. Und, ja. und du einfach das unfassbare Pech hast, dass du diese beiden Erkrankungen parallel bekommst. Ja. Und überhaupt halt bekommst. Genau, es wurde 2014 im Juli, sagten die, oh, da ist was Kleines, 5 Cent Großes an der Hirnhaut, aber das war jetzt bei näherem Hinsehen auch schon 2012 da. Das muss also gutartig sein, in 9 Monaten ganz normales MS-Kontroll-MRT. Und ich habe dann nach 6 Monaten gegen Ende des Jahres 2014 irre Kopfschmerzen bekommen und so psychotische Episoden, auf jeden Fall, dass man sich Sorgen machen musste. Habe das MRT vorverlegt. Und da war das Ding dann riesig, 4x4 Zentimeter und sah überhaupt nicht mehr gutartig aus. Und da ging es sofort in die Klinik. Das heißt, du bist operiert worden? Genau, es war dann, genau, ich bin operiert worden und es ist dann ein Glioblastom diagnostiziert worden. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das geht gleich bei Grad 4 los. Das sagt mir was. Ich weiß nicht, ob du das Buch Arbeit und Struktur kennst von von Wolfgang Herrndorf. Ja, das junge Schriftsteller, der. Witzig, ich hatte es angefangen zu lesen, 2 Wochen bevor ich dann diagnostiziert wurde. Ich weiß nicht. Danach habe ich es dann weggelegt. Das verstehe ich. Also, Operationen und wahrscheinlich Bestrahlungen hast du genau, hinter und dir. Chemo. Und Chemo. Und wie geht es dir jetzt heute aktuell? Eigentlich sehr gut. Also, ich muss mich daran gewöhnen, da mit diesem Leben auf Raten zu leben. Denn das Ding kommt oft wieder und aktuell gibt es keine Heilung. Ich hatte auch vor Augen eine Bekannte, die nur ein Jahr mit der Krankheit gelebt hat, in meinem Alter ungefähr. Und ich weiß sehr genau, was das ist. Und ich habe die Statistik erst nicht gelesen. Ich habe sie dann gelesen, es sind ungefähr 3 bis 15 Monate. Mhm. Da bin ich aber jetzt schon drüber. Mhm. Und das aus dem Grund, weil ich einmal vollständig operiert werden konnte, das ist sehr selten, dass man im Gehirn so großräumig schnippeln kann. Dann wurde ja das, was an Krebszellen dann noch da ist, erstmal bestrahlt und wurde Chemo gemacht. Und jetzt ist was Kleines zu sehen seit Februar, was sich aber seitdem nicht bewegt hat. Und jetzt müssen wir halt warten und gucken, ob es losschießt und dann würde man wieder operieren. So, jetzt kann ich auch verstehen, dass du zum Thema Hoffnung angerufen hast, weil du ohne Hoffnung gar nicht leben kannst. Nee, und ich habe auch, ich sehe die Krankheit auch als was Positives. Das war auch schon bei der MS so. Ich sag immer, seitdem ich wieder laufen konnte mit der MS, war ich so unheimlich glücklich, dass ich laufen kann. Und ich bin heute noch manchmal einfach dankbar, dass ich laufen kann. Und ich war vorher 30 Jahre nicht dankbar, laufen zu können. Und da habe ich gemerkt, dass die wahre Krankheit, bitte? Der Gehirntumor, was hat der dir geöffnet? Für was bist du dadurch dankbar? Kann man das sagen? Ja, auch, ja. Also ich würde noch kurz diesen Satz zu Ende sagen, weil daraus erschließt sich viel. Ich hatte so ein Motto entwickelt daraus. Das heißt, die wahre Krankheit ist, dass man nie merkt, wann es einem gut geht. Und das ist was sich meiner Meinung nach gerade auch an Gesunde richtet. Dass es gut ist, wenn man wahrnehmen kann, heute habe ich mal keine Erkältung. Stattdessen merkt man immer nur, wenn sie kommt. Und der Hirntumor, erstens habe ich die Macht der positiven Gedanken des Unterbewusstseins ein bisschen kennengelernt mit diesem Hirntumor. Zweitens, ich hatte das Glück, ich habe ganz andere Geschichten gehört, aber bei mir haben die Ärzte mir gleich die Positivbeispiele aufgezählt, dass es Leute gibt, die schon 8 Jahre damit leben. Mir wurde gesagt, es gibt Therapien, die stehen kurz vor dem Durchbruch, das sind ja in der Medizin so 5 bis 10 Jahre und ich will jetzt irgendwie überleben, bis es deine Therapie gibt. Liebe Kathi, ich freue mich total, dass du angerufen hast. Die Sendung ist gleich vorbei, du hörst die Musik im Hintergrund. Ja. Von Herzen meinerseits, toi toi toi, alles Gute, viel Kraft und bleib so hoffnungsvoll. Danke. Von Herzen alles nett. Gute. Tschüss. Danke. In der Technik Moritz Güldenring. Bis morgen, 1 Uhr. Macht's gut, schlaf gut. Tschüss.